Los, tanz auf den Ignoranztanz im Walzerschritt. Tanz auf den Ignoranztanz, macht alle mit, jeder kann's. Tanze ihn mit Eleganz, tanz ihn gar nicht oder ganz, ohne Angst über die Tanzfläche schwankst. Warum tanzt ihr denn Akzeptanz? Habt ihr denn Angst vor Ignoranz? Jenem uralten Tanz, den du auch tanzen kannst. Los, tanz doch den Ignoranz, tanz der alte Hit. Tanz doch den Ignoranztanz, macht alle mit, jeder kann's. Du hast Probleme erkannt, schau doch ignorant einfach an die Wand und sei ganz entspannt, nicht so tolerant, gib nie die Hand, das macht dich krank. Los, tanz doch den Ignoranztanz, der wilde Ritt. Tanz doch den Ignoranztanz, macht alle mit, jeder kann's.